Fremde im eigenen Land. Dritter Teil. Tachchen, ich bin der Bernd. Ich habe kürzlich in meiner Heimat der Uckermark Jürgen und David kennengelernt, die mich mitgenommen haben nach Berlin, wo wir erstmal eine nächtliche Kneipentour rund um den Hackischen Markt unternommen haben, die in einer ausgewachsenen Saalprügelei in einem Literaturcafé endete.